Der Quasselfilou von der Wasserkante ist zurück mit Witze am laufenden Band Folge 2 von 1975, wieder von Europa herausgebracht worden. Und wenn ihr nicht genug von Fips Asmussen kriegen könnt, dann empfehle ich euch Amazon, denn über meinen Partnerlink könnt ihr die Programme von Fips Asmussen auch kaufen. Euch entstehen dabei keine Gebühren und ich bekomme eine kleine Provision. Wenn ihr könnt, dann lasst mir eine kleine Spende über PayPal da. Alle Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Nun aber zu Fips Asmussen. Habt viel Spaß dabei, euer Coldwink. Hallo Fans, seid fröhlich, lacht mal wieder. Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht. Man soll die Feste feiern, wie die Mädchen fallen. Aber nicht übermütig werden, nicht? Das Loch, auf dem ihr heute lustig pfeift, kann morgen schon euer letztes sein. Es ist nicht einfach in unserer heutigen Zeit, das weiß ich. Wir leben ja mit den drei großen F. Fernsehen, Filz, Pantoffel, Flaschenbier. Nicht? Und wenn wir ehrlich sind, im Fernsehen gibt es doch Sendungen, bei denen man seine eingeschlafenen Füße beneidet. Ist es nicht so? Also ich habe bei den Fernsehleuten immer so den Eindruck, als wären die noch nicht mal aufgeklärt. Also täglich zeigen sie uns, wie man Menschen umbringt, wie man welche macht. Das haben die uns noch nie gezeigt. Ist es nicht so? Nein. Sehen Sie, ich habe einen kinderreichen Bekannten, der hat so 12 bis 15 Kinder hatte etwa. Bei dem habe ich immer Angst zu fragen, was gibt's Neues? Ich weiß nicht. Nee? Ich habe kürzlich einen guten Freund und er erzählte mir mit strahlendem Gesicht, meine Frau erwartet ein Kind. Ich sag so, hast du schon jemanden in Verdacht? Nicht? Kürzlich traf ich ihn wieder und er sagte, seit meine Frau mich verlassen hat, kann ich nicht mehr schlafen. Ich sag so sehr, hast du sie geliebt? Nee, sie hat mein Bett mitgenommen, du. Ich glaube, wir merken das schon so ein bisschen. Das sind alles Themen aus dem Leben gegriffen und das soll der rote Faden sein. Dinge aus dem Leben gegriffen. Nicht, wie sich die beiden jungvermählten Frauen nach der Hochzeitsnacht treffen, sagt die eine, ich wusste gar nicht, dass man sich so amüsieren kann, ohne zu lachen. Nee? Oder wie sich zwei andere Frauen treffen, sagt die eine, hör mal zu, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe so das Empfinden, du bist ein bisschen voller geworden. Sagt sie, was heißt hier voller? Ich bin im vierten Monat. Sagt sie, und wer ist der Vater? Ach, die kennst du alle nicht. Nee? Ja, Freunde, ich möchte mich aber trotzdem noch vorstellen. Heute ich wurde in meiner Kindheit getauft auf den Namen Fips Asmussen. Geboren wurde ich zu Hause. Ja, meine Frau Mama kam erst ins Krankenhaus, als sie mich sah. Ich bin ja halb Barmbeker, halb Pöseldorfer. Barmbeker durch meine Mutter und Pöseldorfer durch einen guten Freund meines Vaters. Schon unsere Hebamme Mechtel Zangerle sagte damals, ich war vom ersten Augenblick an beliebt bei allen wie ein Kaktus am Nackbadestrand. Also, ja, ich habe in meiner Kindheit so viel Grünzeug essen müssen, ich habe mich mit den Kaninchen geduzt, du. Das ist, ja. Bei mir geht ja alles übers Rücken, marktbedingte Reflexe, Leitmilieu geschädigt. Ich habe auch jetzt einen 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen beim Fernsehen, 24 Monatsraten in Farbe. Bekannt geworden bin ich durch meine Epoche machenden Schüttelreime. Zum Beispiel, ein Laubsägenbastler aus Zwolle, der baut seiner Frau eine Jolle. Sie segelt aufs Meer, die Brandung war schwer, bei Borkum versank dann die Olle. Okay? Das sind eben Themen echt aus dem Leben gegriffen. Oder sehen Sie, ein Bekannter von mir, der ist so in dem Alter, von dem muss ich Ihnen erzählen, der ist so in dem Alter, wo einem das Gras schon aus der Hose wächst. Also der sieht so aus, als wäre ihm der Sargdecker schon so ein paar Mal ins Gesicht gefallen. Ich kenne das. Ganz moderner Typ, der trägt eine Frisur, die würden andere sich nur in den Achselhöhlen leisten. Also ein ganz toller Typ. Und ja, er lebt so nach dem Motto, lieber ein Zepter in der Hose als eine Krone im Mund. Also, Nee, und zerstreut ist der Bruder. Manchmal kommt er nach Hause, kneift seiner Frau in die Wange und sagt, na Kleiner, haben wir uns nicht schon irgendwo mal gesehen? Morgens nach dem Aufstehen, der ist so zerstreut, morgens nach dem Aufstehen küsst er immer die Wärmflasche und versucht anschließend den Dackel im Waschbecken zu entleeren. Also, ja, nee, der ist zerstreut und faul ist der Bursche. Der hat in seiner Hochzeitsnacht hat der auf ein Erdbeben gewartet. Also, nee? Und er hat eine ganz tolle Wohnung, das muss ich Ihnen erzählen, eine ganz tolle Wohnung, toll eingerichtet im Vampirstil, mit Gelsenkirchener Barock, wunderschön. Und ja, überall liegen echte Perverse, auf den Tischen so achtarmige Kadaver, die Wände, Makaroni getäfelt, wunderschön. Und gleich links, wenn man reinkommt, steht das Handtuch, nicht? Und ja, die Wohnung ist so klein, wenn die Sonne reinscheint, muss man rausgehen. Das ist also unwahrscheinlich. Und die haben auch fließend Warm- und Kaltwasser von den Wänden. Und ja, die Wohnung ist so feucht, die fangen mit der Mausefalle Forellen dann. Also ganz toll. Und ich traf ihn kürzlich bei einem gemütlichen Beisammensein der katholischen Briefträger anlässlich des diesjährigen Muttertages. Und er sagte zu mir, sag mal, wusstest du, dass Küssen blind macht? Sagt er, wieso denn das? Ja, ich habe gestern eine 18-Jährige geküsst. Ich kann heute meine Frau nicht mehr sehen. Ich sag, hör mal zu, du warst früher so ein ausgewilliger Fan und das war also doll und Kegel, aber du kommst überhaupt nicht mehr. Was ist los? Warum nicht? Ach, sag doch, weißt du, du kennst doch meine Frau. Jedes Mal, wenn ich losgehe, macht sie Trappel, macht sie Ärger. Weißt du, ich hab die Nase voll. Ich gehe jetzt nach Hause von der Schicht, weißt du, Beine hoch, nicht? Flasche Bier, Fernsehen, hab ich meinen häuslichen Frieden. Ich sag, du bist doch kein Kerl. Du musst mal zu Hause mit der Faust auf den Tisch hauen, beiß deiner Frau mal eine Beule in den Bart, mach mal was. Zeig ihr mal, wer der Herr im Hause ist hier, das muss doch mal... 14 Tage später, wer kommt zum Kegel am Erf? Stolz wie ein Spanier, geschwellte Brust. Ich sag, na, hat's funktioniert? Hast du mal richtig? Doch, das ist überhaupt kein Ausdruck, muss ich dir erzählen. Das klingt ein Weltuntergang. Ich komm nach Hause. Tür, die knallte. Weißt du, ich Geschirr rausgerissen, mit der Faust auf dem Tisch, du die Gardinen runtergerissen. Da war was. Ich sag, ja, prächtig. Und deine Frau, was hat sie gesagt? Sagt, da weiß ich nicht, die kommt morgens aus dem Urlaub. Und das ist auch sehr schön, er ist in so einer Holzgroßhandlung angestellt, das muss ich Ihnen unbedingt erzählen, und hatte dort also 25-jähriges Dienstjubiläum. Der Chef überreichte ein Präsent und sagte, herzlichen Glückwunsch, wir sind sehr stolz auf Sie. Sagt der Chef, einen Moment, darf ich Sie mal unter vier Augen sprechen? Ja, natürlich, was gibt's denn? Chef, ich muss Ihnen etwas gestehen, ich habe in den 25 Jahren jeden Tag solche Aktentasche voll Holz mit nach Hause genommen. Sagt er, hör mal zu, wir sind ein großes Unternehmen, das ist doch lächerlich, so eine Akten. Der überlegt kurz und sagt, jeden Tag eine Aktentasche voll? Sie haben hier ja Waggon Holz geklaut. Der geht am nächsten Tag zum Pfarrer, sagt, ich möchte beichten. Ja, was gibt's denn, Bruder? Wissen Sie, ich bin in so einer Holzgroßhandlung, ich bin da 25 Jahre und ich habe da einen Waggon Holz geklaut, sagt der Pfarrer, Menschenskind, wie können Sie aus solchen Quatsch machen, Mensch, wenn Sie jeden Tag eine Aktentasche voll mitgenommen hätten, wäre das gar nicht aufgefallen. Ja, mit dem Bruder kann man schon was erleben. Und kürzlich wachte er auf im Krankenhaus aus einer Narkose. Er musste sich dort aufhalten, wachte auf und fing fürchterlich an zu schreien. Schwester, kommen Sie mal her hier. Was haben Sie mit mir gemacht? Psst. Sie brauchen absolute Ruhe, Sie sind schwer krank. Wir haben Ihnen einen Schlauch eingeführt, wir ernähren Sie rektal. Sagt der Schwester, haben Sie nicht noch einen Schlauch? Ja, wozu denn? Ich möchte Sie zum Essen einladen. Ja, und kürzlich kam sie nach Hause mit dem Kochlöffel, sagt er, du bist gut, kein Tropfen Alkohol im Haus und du kaufst Möbel. Du. Nicht? Das sind so, ja. Nein, sie führen also tatsächlich eine sehr glückliche Ehe. Also, wie soll ich sagen, glückliche Ehe, also sie wirft ihm das Trinken vor, er das Essen nach, nicht? Nein, ja, er sagt immer so schön, was Krupp in Essen bin ich im Trinken, sagt er immer so schön. Nicht? Das ist aber schlimm, nicht? Ich weiß. Nein, wirklich eine moderne Ehe. Nicht, also sie ist glücklich, er ist verheiratet. Nicht? Und ja, sie ist eine Seele von Kamel, so ein richtiger Panzerkreuzer mit Plüschaugen. Nicht? Ja, die hat Augen wie Männerfüße, groß, schwarz und feucht. Nicht? Ja, die ist so naiv, die hat 7 Jahre im Eros-Center gearbeitet, bis sie eines Tages merkte, dass die anderen dafür Geld nehmen. Nein, aber wir sehen daran, Frauen sind verschieden. Meine lebt allerdings noch. Trotzdem wollen wir frohen Mutes in die Zukunft sehen. Ja, da hat einer jahrelang die Rechte studiert und dann doch die Falsche geheiratet, ne? Er war Chemiker und sie suchte auch immer neue Verbindungen, ne? Er war Jurist und sie konnte auch keinen hängen sehen, ne? Ja, ja. Nein, Frauen sind etwas Herrliches, obwohl andere wieder sagen, Hauptsache, es schlägt ein warmes Herz in der Hose. Nicht? Ist nicht so? Nee? Ja, da haben wir ein Thema wieder aufgegriffen. Heißes Eisen, ich weiß es. Kennt ihr die Übersetzung von Homosexualis? Rundstück warm. Nee? Muss ich euch erzählen, da stehen zwei Süße stehen vor einem Juweliergeschäft. Also die Süßen, die mit anderen Feldposten nochmal, ihr kennt die Jungs, die von beiden Seiten befahrbar sind. Die, ne? Nee. Sagt der eine, siehst du dort die Kette? Ich finde sie tot, schenkst du mir die Kette? Sagt er, nein, du bekommst die Kette nicht. Sagt er, bitte, bitte, schenk mir die Kette. Nein, du bekommst die Kette nicht. Sagt er, bitte, bitte, ich finde sie so schick. Naja, meinetwegen, aber dann bekommst du nicht zum Muttertag. Ja, oder Sie müssen sich vorstellen, ein schwuler Schäfer aus Schottland kommt morgens aus seinem Kästchen und fängt an, seine Schafe zu zählen und sagt, hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, good morning, darling, 9, 10, 11. Na? Kinder, pass mal auf, oder Sie müssen sich vorstellen, auf einer Kreuzung war die Ampel ausgefallen, ein Wachmeister stand oben auf seinem Podest in strammer Haltung und regelte den Verkehr. Sie kennen das so, nicht? Und ganz toll, unwahrscheinlich. Und da kam einer angeradelt auf seinem Fahrrad, so blödes Hemd, beige Hose. Rote Socken, grüne Schuhe, gelber Schal, besonders weicher Tritt. Und da kam so angeradelt und da oben, der regelte den Verkehr und da kommt der schon wieder angeradelt. Und der Regel, da kommt der schon wieder an, sagt der Wachmeister plötzlich, hey Sie, mit dem Fahrrad, kommen Sie mal her hier. Ach, sagt er, hast du mich schon bemerkt, du Schmucker Schupo? Ja, oder Sie müssen sich vorstellen, in einem vornehmen, also eine Lache da hinten, also, kann man nur mit Gummistiefeln durch, oder? Nein, Sie müssen sich vorstellen, in einem vornehmen Club in London sitzt ein vornehmer Herr und liest die Zeitung. Der Ober kommt, eine Majestät von Ober, rot befrackt, weißes Haar, und er lässt unauffällig im Vorbeigehen ein gehämmertes Stück Papier mit dem Wappen des Hauses auf den Tisch dieses Herrn gleiten. Der Herr nimmt dieses Stück Papier und liest Folgendes. Dear Sir, werter Gast, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre Hose nicht ganz korrekt geschlossen ist? Ich werde mich jetzt in die äußerste Ecke unseres Etablissements begeben und werde dort ein Tablett mit erlesenen Getränken ungern fallen lassen. Logischerweise wird sich dann die Aufmerksamkeit der Gäste auf mich richten. Sie haben dann die Chance, alles zu korrigieren. P.S. I love you. Oder bei der Bundeswehr. Der Ober schaltet die Kompanie ab und sagt plötzlich, hey Sie, sind Sie eigentlich Männchen oder Weibchen? Ach, sagt er, an sich Männchen, aber nicht fanatisch. Nicht. Nee? Nein. Apropos Bundeswehr, da gibt es ja herrliche Themen. Der Oberst geht über Kasernenhof und sagt plötzlich, hey Sie, Gefreiter Müller, warum grüßen Sie nicht? Sagt er, entschuldigen Sie, Herr Oberst, von wem? Sagt er, wissen Sie nicht, wer ich bin? Sehen Sie nicht meine drei Sterne? Ach, guten Tag, Herr Hennessy. Nächsten Tag treffen sich die beiden wieder. Sagt der Gefreiter Müller, warum grüßen Sie heute nicht? Ach, Herr Oberst, ich hab gedacht, Sie wären mir noch böse wegen gestern. Nee? Zum anderen sagt er beim Abschreiten der Kompanie, hey Sie sehen ja aus wie der schiefe Turm von Pisa. Woher sind Sie denn? Aus Baden-Baden, Herr Oberst. Um Gottes Willen, stottern tut er auch noch. Nee, zum anderen sagt der Gefreiter Müller, Frage an Sie, wozu ist die Bundeswehr da? Sagt der Oberst, die Bundeswehr ist dazu da, den Feind an der Grenze so lange aufzuhalten, bis richtiges Militär kommt. aber wir merken es immer wieder, es sind tatsächlich Geschichten aus dem Leben gegriffen. Und man kann solche Sachen erleben, ich betone es immer wieder, ich sage es immer wieder, man muss die Ohren aufmachen, die Augen aufmachen. Machen Sie die Augen auf? Nur Leichenbeschauer dürfen mal beide Augen zudrücken. Ja. Schwarzer Humor, ich weiß es. Ich liebe schwarzen Humor, mein Großvater war Schornsteinfeger. Ich liebe schwarzen Humor. Und ja, das ist wirklich wahr. Das war schlimm, ich weiß es. Aber schwarzer Humor, zum Beispiel auf dem Friedhof. Der Friedhofsgärtner trifft einen alten Mann auf dem Friedhof. Sagt er, wie alt sind Sie denn? Ich bin 104 Jahre alt. Um Gottes Willen, das lohnt ja gar nicht nach Hause zu gehen. Oder da kommt eine Frau in ein Beerdigungsinstitut und sagt, ich hätte gern für die Asche meines verstorbenen Gatten eine Urne, aber möglichst aus Glas. Wissen Sie, er guckte damals schon so gern aus dem Fenster. Nicht? Eine andere kam rein und sagt, ich hätte gern für meinen verstorbenen Gatten ein Totenhemd. Das können Sie mir da bieten. Ja, sagt er, haben wir zwei Preislagen, eins für 8 Mark, eins für 10. Sagt er, was ist der Unterschied? Ja, das für 10 Mark ist bügelfrei. Oder denken Sie an die herrliche Geschichte, wie zwei Delinquenten in der Zelle sitzen, kurz vor der Hinrichtung. Sagt der eine zum anderen, was haben wir heute für einen Tag? Montag. Oh, sagt er, die Woche fängt ja doll an. Der Pfarrer kommt und sagt, Bruder, links, gleich bist du dran, mach dich langsam fertig. Aber es ist hier bei uns so üblich, ich möchte mit dir ein Wort wechseln, so von Mensch zu Mensch. Da sagt der Delinquent, Herr Pfarrer, das können Sie sich sparen, ich spreche hier mit Ihrem Chef persönlich um. Sagt der Pfarrer, wie ist es denn mit einer Tasse Kaffee vorher? Ja, sagt er, gern, aber ohne Zucker, ich wissen, ich bin Diabetiker. Nee? Die machen sich auf den Weg zum Schafott, das gießt in Strömen. Der Pfarrer hält den Schirm, sagt der Delinquent, ein Sauwetter, Herr Pfarrer, was? Ja, sagt er, Sie haben das gut, Sie müssen nur hin, ich muss noch zurück. Nee? Die gehen diese Holztreppe zum Schafott rauf, es regnet glitschig, sagt der Delinquent, gefährlich nicht, hier kann man sich ja das Genick brechen. Nee? Oben wartet schon der Henker mit zitternden Händen, sagt der Delinquent, was ist denn mit Ihnen los? Ja, sagt er, das ist meine erste Hinrichtung. Ja, dachten Sie meine nicht? Nicht? Der legt seinen Kopf in diese Mulde. Sie kennen ja sicherlich noch diese alten Apparate von früher, nicht? Nicht? Die Menge hat sich versammelt. Er entdeckt unten seine Frau und sagt, du bist auch immer dabei, wenn es was umsonst gibt. Nicht? Das Fallbeil kommt von oben runter gerauscht. Sagt der Delinquent zum Henker, bin ich jetzt tot? Ja, sagt er, nicken Sie mal. Das ist, nicht? Das ist schwarzer Humor. Oder müssen Sie sich vorstellen, zwei Jäger gehen auf die Yacht, im Getümmel schießt der eine Jäger dem anderen ein Auge aus. Sagt er, du, mach das gar nicht nochmal, dann gucke ich ihn nicht mehr an, du. Nee? Oder, pass auf, wir wollen ein bisschen beim Thema bleiben. Da sagt der eine zum anderen, pass auf, ich habe einen neuen Job in Afrika. Sagt er, was bist du? Affenkastrierer. Sagt er, was denn das? Sagt er, kannst mitkommen, ich brauche noch einen Assistenten. Sagt er, ich komme mit, was muss ich machen? Sagt er, ganz einfach. Christian, die eine hat ein Gewehr, andere hat einen scharfen Wolfshund an die Leine, stellt sich unter so einen Affenbrotbaum, wie die Dinge heißen. Ich krabbel rauf, schüttel die Affenballen runter, du lässt den Hund los, da beißt den Affen unten alles weg. Sagt der Mensch, das ist ja ganz einfach, aber eine andere Frage, wozu brauche ich das Gewehr? Ja, sagt er, wenn ich runterfalle, dann muss ich den Hund erschießen. Ja. Hey, oder da geht die Mutti mit dem Kleinsten im Hauptbahnhof spazieren, geht plötzlich an so einen Fahrkartenschalter und sagt zu dem Beamten, der dort hinter sitzt, entschuldigen Sie, mein Herr, wann geht wohl der nächste Zug nach Telse? Da setzt er seine Nickelbrille aus, holt sein dickes Buch und sagt, Telse? Telse, Telse, Telse, Telse, Telse, Telse, 8:21 Uhr. Sagt sie, danke schön. Es vergehen ein paar Minuten, kommt sie wieder mit dem Kleinen. Entschuldigen Sie, wann geht wohl der nächste Zug nach Telse? Da setzt er wieder seine Nickelbrille auf, holt sein schlaues Buch und sagt, Telse. Käse, Käse, Käse, Käse, Käse, 8:21 Uhr. Sagt sie, Dankeschön. Verschwindet wieder, kommt nach ein paar Minuten, sagt wieder, entschuldigen Sie, der nächste Zug nach Telse, wann geht der wohl? Das ist Telse, Telse, Telse, Sie waren doch schon zweimal hier. Ja, sagt sie, mein Kleiner hört Sie so gern reden. Ja, Freunde, oder die schöne Geschichte, sagt der eine zum anderen, hör mal zu, ich hab dich doch auf so eine Anti-Stotter-Schule geschickt. Hat das was genützt? Hast du was gelernt? Hat das was eingebracht? Wie sprichst du jetzt? Hat es was genützt? Sagt er, ja. Erzähl, was hast du gelernt? Die Glocke. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellen seid zur Hand. Sagt er, Mensch, Kind, du sprichst ja ganz fließend, ohne anzustoßen. Das ist ja ganz toll. Ja, ne, prima, ne, aber wann braucht man das schon? Kinder, seid fröhlich. Ich muss es immer wieder sagen, bewegt euch, geht mal wieder aus. Auch wenn man die Hände in den Schoß legt, braucht man nicht untätig zu sein. Deshalb sage ich, trimm dich fit. Nicht? Lauf mal wieder Amok. Trampel mal wieder auf den Nerven anderer herum, so nach dem Motto, aus deutschen Landen frisch auf den Wecker fallen. Mach doch mal, ja. Oder machen Sie mal Ferien. Lassen Sie sich mal von den Reisebüros verhummeln. Ja. Verleben Sie mal Ihren Urlaub mal in vollen Zügen. Fahren Sie mal mit der Bahn. Es gibt heute schon Pärchen, die verleben ihre Hochzeitsnacht im Liegewagen. Die Bundesbahn spricht dann von einer echten Zuchtnummer. Sehen Sie, ich hab mal einen Urlaub in der karibischen See verbracht, auf einer kleinen Insel, und kam mit einem Einheimischen so ein bisschen ins Gespräch und fragte ihn, sagen Sie mal, mir fällt auf, Sie haben gar keine Uhren auf dieser Insel. Sagte, Uhren brauchen wir nicht. Ich sag, wieso denn das nicht? Dafür haben wir unsere Wasserklosetts. Wissen Sie, auf dem Markt spricht sich eine Tonne, da werden jeden Vormittag die Eimer geleert, nicht? Und wenn die Tonne voll ist, ist es 12 Uhr mittags. Ich sage, Sie mal zu, und die Zeit stimmt immer nur einmal im Jahr, wenn die Pfirsichernte ist, dann gehen Sie 2 Stunden vor. Du. Nicht? Und dann habe ich mal einen Urlaub verbracht auf Sylt, Westerland. Da stand einer an der Strandpromenade. Ich sage, was starren Sie denn so in die Brandung? Sagt er, ich warte auf die Pornowelle von Dänemark. Nicht? Und diesen Urlaub wollte ich dann aber doch mit meiner mir zugemuteten anderen Hälfte verbringen. Natürlich nicht in Paris. Also mit der eigenen Frau nach Paris fahren, das ist ja genauso, als wenn man mit einer Flasche Bier in die Kneipe geht. Was ist so? Ja, Paris ist ja die Stadt der Liebe. Bekannter sagte zu mir, ich fahre nächste Woche nach Paris. Ich sag, du nach Paris, du kannst auch kein Wort Französisch. Oh yes. Ich sag, oh yes, Mensch, das ist doch Englisch. Was, sagt der, Englisch kann ich auch? Nee? Aber Freunde, selbst wenn man kein Französisch kann, braucht man nicht gleich die Harpune ins Seegras zu schmeißen. Sehen Sie, wie sagte schon Kokain, der Bruder von Abel? Das Ei des Kolumbus ist auch nicht an einem Tag vom Himmel gefallen. Sehen Sie, ich war kürzlich in Paris mit meinem Club. Ich bin in so einem Club, der heißt die Wandervögel. Da gibt es 2 Gruppen, die einen wandern, ich bin bei der anderen Gruppe. Und wir waren also nach Paris. Es waren herrliche Tage in Paris. Also gleich als wir ankamen, haben wir einen Schoppen Kakao im Louvre getrunken. Ja, die Kneipen muss man da unten kennen, man muss ja auf dem Laufenden sein. Und dann saßen wir so in den Nachmittagsstunden so am Champs Négligé, Sie kennen diese Ecke, am Place de la Confuse, wunderschön. So von fern klang das Glockenspiel des Eiffelturms herüber, es war also wunderschön. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ich denke, da beißt dich doch der Zeisig, rollt so eine gut gebaute Gelegenheit auf mich zu mit onduliertem Gang. Kniefrei bis zum Ohrring, die prallen Reklamehügel auf Angriff getrimmt, so nach dem Motto, mach Gevatter, wir essen zeitig, die Nacht ist die Mutter der Sünde. Das war keine Protestantin, das war eine Prostituierte. So eine ausgewachsene Asphaltdrossel. Sie wissen, was eine Asphaltdrossel ist? Das ist eine Asphaltdrossel ist ein Mädchen, das genauso viele unsichtbare Fingerabdrücke hat wie ein 10-Mark-Schein. Nee? Und ja, und unter ihren Wimpern heraus traf mich eine stahlharte Optik. Also das war ein Blick, wie soll ich sagen, das war ein Blick wie in anderer Leute Hose. Also ganz, ganz schlimm. Und ich hoch, wie von der Tante Ella gestochen. Und sagte mit einem frivolen Stich ins Pikante, ah, oh, Mademoiselle, si vous pleite. Oh, sagt sie, Allemang. Ich sage, nicht allein, die anderen warten so lange. Und dann sagte sie, Chérie, wir machen l'amour, wir machen Liebesspiele. Ich sage, ich verbitte mir diese Extremitäten. Chérie, wir machen Kuckuckspiel. Ich sag, was für ein Spiel? Kuckuckspiel. Ich sag, das kenne ich nicht, das spielen wir. Chérie, du müssen wissen, wenn ich rufe ein Kuckuck, du werf ein Kleidungsstück zu mir herüber. Wenn du rufe ein Kuckuck, ich werf ein Kleidungsstück zu dir herüber. Na, ich bin da ein kleiner Dösbattel, nicht? Das hatte ich sofort begriffen. Und wir rauf in ihr Hotelzimmer, in ihre Keimzelle. Sie stellte so zwischen uns so eine spanische Wand, nicht? Und schon ging das los, nicht? Kuckuck hier, Kuckuck da, die Fetzen flogen, meine Schießer, ihre Slockies, weißt du, das ging. Und plötzlich stand ich da, barfuß bis zum Hals, ich hatte nur so ein kleines Watte im Ohr, nicht? Und rief, Kuckuck, nichts passierte. Ich sag, Kuckuck, nichts. Ich gucke um die Wand rum, da war die Kleine verschwunden mitsamt meinen Klamotten. Ja, warte mal ruhig. Und ich im fremden Hotelzimmer, nackt im fremden Hotelzimmer, ich sah aus, als hätte mich eine alte Frau vom Nachttopf geschubst, also... Ja, unwahrscheinlich. Ich stand da und ich denke, oh, du dicke Tante, was nun machen? Ne? Ich, Bruder von Methusalem, sagte ich zu mir, lass deine kleinen grauen Zellen mal arbeiten. Ne? Und ich gucke aus dem Fenster, ging unten 5 Buddhisten vorbei, alle mit dem weißen Umhang im Gebet versunken. Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Bettlaken um, runter am Portier vorbei, will mich gerade in die Kolonne einreihen, da dreht der Letzte sich um und sagt, na, auch Kuckuck gespielt. Ja, Freunde, Paris ist eine Reise wert, kann man da nur sagen. Ne? Aber wie gesagt, mit der eigenen Frau bin ich dann doch in den sonnigen Süden gefahren. In den sonnigen Süden nach Italien, in das Land der deutschen Frauen. Und ja, wir hatten ein sehr blumiges Angebot von Fleurop. Ja, wir reisen sehr gern mit Fleurop und Italien ist ja schön, wir haben ein Klima da. Und fahren Sie mal nach Italien, machen Sie mal eine schöne Wanderung, so mit der Pizza im Rucksack über die Parmesanfelder. Nehmen Sie vielleicht so ein kleines Sonnenbad am Libido von Venedig, machen anschließend eine kleine Gondelfahrt durch die Latrinen. Nee? Ja, also wir waren nicht in Venedig, wir waren in Pommes Frites oder in Influenza. Das liegt dabei, kann es. Kann es warm sein, kann es kalt sein. Sie kennen diese Ecke? Sehr schön. Und wir kommen an die Rezeption in unserem Hotel. Ich sage, ich hätte gern ein Doppelbett mit etwas Zimmer drumherum. Sagt er, mit Bad? Ich sag, wieso bin ich keine Forelle, Mensch? Sagt er, sind Sie verheiratet? Ich sag, natürlich, alle beide. Ich sag, wie sind die Preise bei Ihnen? Sagt er, 5 Mark und 8 Mark. Ich sag, was ist da ein Unterschied? Ja, sagt er, im Zimmer für 8 Mark stehen Mausefallen. Ja, war ein ganz vornehmer Laden. Wir ließen unsere Koffer nach oben bringen, hörten oben im Zimmer gleich ein kleines Geräusch. Ich sag, das sind bestimmt Ihre Mäuse. Nein, das ist Ihr Nachbar, der isst gerade Knäckebrot zum Frühstück. Nicht? Ja, vom Balkon hatten wir einen herrlichen Blick so über die Zuckerraffinerien und die Landebahn der Düsenklippers, war also wunderschön, genau wie es im Prospekt stand. Also sehr schön. Und im Schlafzimmer stand noch eine Blumenvase. Ich sage, was soll denn der Quatsch hier, Blumenvase im Schlafzimmer? Ja, sagt er, ich habe gedacht, damit wenigstens etwas im Schlafzimmer steht. Und wir haben also dann aber sehr schön, wir haben also sehr schön geschlafen. Es war eine ruhige Nacht und es war also wunderschön. Morgens wurden wir sehr zart geweckt über Lautsprecher von einer Damenstimme. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, nun wieder auf Ihre eigenen Zimmer zu gehen? Nicht halbe Stunde später die gleiche Stimme. Meine Herrschaften, darf ich Sie bitten, die Laken rauszuhängen? Wir wollen die Kaffeetische decken. Nicht? Wir gingen raus. Nicht? Wir hatten am Abend unsere Schuhe so vor die Tür gestellt. Das macht man ja in vornehmen Häusern. Die standen genauso schmutzig da, wie wir sie hingestellt hatten. Ich sag zur Direktion, ist doch keine Art und Weise, die Schuhe stehen genauso da, wie sie hingestellt haben. Ja, bei uns ist noch nie was geklaut worden. Ne? Ich sag sonst aber wunderbarer Service bei Ihnen, zum Beispiel die Waschlappen am Becken, eingesteckt G und A, man weiß sofort, wofür sie zu verwenden sind. Sagt er, hoffentlich haben Sie es richtig gemacht. Ich sag, natürlich steht er drauf, G, Gesicht, A, alles klar. Nein, sagt er, umgekehrt, A, Antlitz und G, Gesäß. Ja, und dann gingen wir zum Frühstücken und schon unten gleich ein Schild, warme Speisen im ersten Stock. Ich sage, Herr Ober, wo speisen die Normalen hier bei Ihnen? Ne? Wir haben allerdings sehr schön gefrühstückt, Pommes de Bordel, kennen Sie diese Kartoffelpuffer oder Beef de Match, kennen Sie Frikadellen, nicht? Und kam auch ein kleiner Klacks Honig mit auf den Tisch. Ich sag, ach, eine Biene halten Sie auch? Und dann kam die Rechnung. Ich sag, ist da ein Grundstück mit drin oder was? Ne? Aber, Freunde, warum in die Ferne schweifen? Fegen Sie doch mal vor der eigenen Tür. Wenn wir ehrlich sind, wir erleben ja zurzeit eine Inflation der Gefühle unterhalb der Gürtellinie, wenn wir ehrlich sind. Ne? Und man muss nicht unbedingt dagegen sein. Ich sage immer, eine gesunde Verdorbenheit ist besser als eine verdorbene Gesundheit. Ne? Nein, nein, pass auf. Es ist doch wahr. Sehen Sie, ich ging kürzlich in eine Buchhandlung, nicht? Und sagte zur Verkäuferin, ich hätte gern ein Buch so ohne Sex, wissen Sie, ohne Klamauk, ohne Perversion. Haben Sie da irgendetwas? Ja, den Fahrplan der Bundesbahn. Das ist ja... Ja, und da kam einer rein und sagt, Fräulein, ich hätte gern das Buch Die Unschuld. Haben Sie das noch? Das weiß ich nicht, da muss ich meinen Chef mal fragen, der ist gerade hinten. Chef, haben Sie hinten noch Die Unschuld? Ja, wenn Sie vorne nicht mehr haben, ich habe sie hinten schon lange nicht mehr. Ne? Ja, aber wir brauchen doch nur mal, das passt an unsere Zeit, wenn wir nur mal den Anzeigenteil unserer Tageszeitung aufschlagen. Nicht da bieten doch Masseusen, Fotomodelle, ne? Bieten doch spaltenbreit ihre Dienste an. Ist es nicht so? Ja. Haben Sie die Anzeige gelesen? Dame mit großem Balkon sucht Herrn mit Gartenkenntnissen und Gießkanne. Oder die andere Anzeige war auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob Sie die gelesen haben. Ich tausche harten Stuhl gegen weichen Sessel. Ne? Oder wie gesagt, ich mache es sehr gern. Man muss ja überall dabei sein. Ich gehe sehr gern ins Kino. Ich war jetzt in meinem Puschenkino. Da gab es einen Film der United Dilettantes Corporations. War also sehr schön. Stand groß dran draußen. Das Hemd der Jungfrau wegen des großen Erfolges verlängert. Und nicht und vor dem Kino, da standen so zwei Teenager. Da sagte die eine, ich kann leider nicht mit rein. Der Film ist erst ab 18 zugelassen. Und außerdem habe ich niemanden, der auf mein Baby aufpasst. Ja. Freunde, mit Pille wäre das nicht passiert. Ne? Ich bin ja also für die Pille. Sie ist das einzige Mittel, die Jugendkriminalität schon im Keim zu ersticken. Nicht? Ist ja. Ne? Kennt ihr das Gegenteil der Antibabypille? Fruchtdrops. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt vor kurzem gelesen habt, da haben die eine Apotheke ausgeraubt. Sämtliche Lagerbestände, bis auf die Haarshampoos und die Antibabypillen. Und die Polizei sucht jetzt nach einem glatzköpfigen Katholiken. Oder? Nee, und wir müssen mal ins Kino zurückgehen und laufen ja dann. Und das finde ich immer so interessant, diese Werbefilme so. Bauknecht, der weiß, macht grüne Witwen wünschen. Grüne Witwen halten sich länger grün, wenn sie zweimal täglich in Chlorophyll baden. Oh. Nee, oder Fußpilz, der Edelpilz für den verwöhnten Gaumen. Nicht? Oder diese Spirituosen, diese Whisky-Werbung, kennen Sie doch. Lieber blond und eng statt black and white. Nee? Oder Sexoline, das neuartige Schönheitsbalsam, stärkt die Hängenden, hebt die Gefallenen und gibt dem Po eine gesunde Gesichtsfarbe. Nicht? Ich habe zum Beispiel jetzt an einem Schönheitssalon ein Schild gelesen. Ja, ich habe an einem Schönheitssalon ein Schild gelesen. Meine Herren, sprechen Sie keine Dame an, die dieses Haus verlässt. Es könnte Ihre Großmutter sein. Nicht? Ja, es ist also tatsächlich was dran. Wer denkt zum Beispiel heute noch an die Ehe außer den Priestern? Nee. Es gibt heute schon Pärchen, die heiraten nur, weil ihnen die Hochzeitsnacht so gut gefallen hat. Nicht? Selbst ein Dreiecksverhältnis ist heute etwas ganz Normales. Wissen Sie, was ein Dreiecksverhältnis ist? Also, wie soll ich sagen, also wenn der Ehemann sich in den Jugendfreund seiner Frau verliebt. Sehen Sie, Bekannter sagte jetzt zu mir, meine Frau will sich scheiden lassen wegen seelischer Grausamkeit. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Jeden Morgen bringe ich ihr den Kaffee ans Bett, sie braucht ihn nur noch zu malen. Nicht? Ja, ja. Bitte, wie sagte schon Fellini, der Erfinder des Pelzmantels? Morgenstund ist aller Laster Anfang. Ist es nicht so? Sehen Sie, ich fange zum Beispiel morgens nie etwas mit meiner Frau an. Erstens ist das schädlich für die Stimme, zweitens ist gut für die Gesundheit und drittens weiß man nie, wen man nachmittags noch trifft. Nicht? Es gibt heute Hungerkünstler, die haben Mitesser. Nicht? Heute reden alle von Karies, nur die Mundfaulen nicht. Ich kenne zum Beispiel einen Koch, der lacht beim Zwiebelschneiden. Ich kenne eine kalte Mamsell, die trägt bei der Arbeit heiße Höschen, obwohl der Koch warm ist. Ist es nicht eine verrückte Zeit? Nicht? Da kommt zum Beispiel ein Feuerwehrmann auf seine Sparkasse und sagt, ich möchte gern mein Konto löschen. Es ist schlimm. Und alles wird teurer. Alles, sogar das Rasieren. Sagt mein Friseur, ist doch kein Wunder. Bei den ewig steigenden Preisen kriegen die Leute auch immer längere Gesichter. Nicht? Ja, das Einzige, was nicht teurer geworden ist, das Freibier. Das wissen wir. Das Einzige. Nicht? Ich kenne zum Beispiel Bekannte, die sind so arm, bei denen kommen die Mäuse mit verheulten Augen aus dem Kühlschrank. Es gibt heute Ehefrauen, die vergiften ihre Männer nur, weil sie kein Geld für die Scheidung haben. Nee? Ein Bekannter von mir ist jetzt splitternackt zum Finanzamt gegangen. Hat gedacht, so können sie dir wenigstens nichts wegnehmen. Irrtum. Der kam wieder raus, vorn und hinten eine Siegelmarke stand drauf, Gas und Wasser abgestellt. So verrückt ist unsere Zeit. Oder denken Sie an die beiden Pfarrer in Castrop-Rauxel. Sie kennen Castrop-Rauxel, das ist also, soll ich Ihnen sagen, also wenn man da niest, fallen einem jedes Mal zwei Briketts aus der Nase. Sie kennen das. Also zwei Pfarrer in Castrop-Rauxel läuten die Dunstglocke. Plötzlich sagt der eine, nichts mehr los, keine Beerdigung, keine Hochzeit. Nee, sagt der andere, wenn ich nicht bis um das Volk gehen würde, hätten wir auch keine Taufen mehr. Nein, da kommt einer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Ja, warum denn nicht? Ich bin blind. Kommt einer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, sind Karpfen gesund? Ja, bei mir war noch keiner in Behandlung. Ist das nicht schlimm? Ja, ist ja was dran. Machen Sie mal einen schönen Nachmittag, gehen Sie mal zum Arzt. Ich war bei meinem Hausarzt. Mein Hausarzt ist eine Kanone. Sagt er, was fehlt Ihnen denn? Ja, ich habe jeden Morgen um 6:30 Stuhlgang. Oh, so eine wunderbare Sache. Wer hat das denn noch? Ja, ich wach da erst um 8 auf. Sagt er, was fehlt Ihnen sonst? Ja, Herr Doktor, ich hab's so ein bisschen mit der Galle. Oh, sagt er, das ist bitter. Ja, sagt er, dann ziehen Sie sich mal langsam aus. Ich, Herr Doktor, Sie glauben mir wohl nicht, was? Habe ich mich also ganz langsam entblättert. Der Doktor rümpfte gleich die Nase. Sag mal, lieber Freund, Sie sollten mal ein Bad nehmen. Ich sage, Herr Doktor, ich bade täglich. Und sollen Sie mal das Wasser wechseln? Nicht? Also man muss mal zum Arzt gehen, um solche Sachen zu erleben. Oder das ist also schön. Nicht? Wenn man braucht ja gar nicht weit zu gehen. Man geht um die Ecke in seine Stammkneipe. Nicht? Man geht da rein. Ich mir meine Stammkneipe, ich komme rein. Da ruft der Wirt mir gleich an. Pips, sagt er, du hast noch 10 Bier stehen. Ich sage, kipp sie weg, die schmecken noch nicht mehr. Und da saß einer am Tresen, nicht? Der war voll, der war so richtig auf so eine Dornkartmine getreten, ihr kennt das, nicht? Er war voll, nicht? Und neben ihm stand so ein Jägersmann mit seinem Pinsel am Hut und seinem Aser über, nicht? Und dann sagt er so, na, Jägersmann, was geschossen? Sagt er, natürlich ein Achter. Mit Steuermann? Nicht ein anderer kam stinkvoll rein. Herr, wir haben ein Bier. Sagt er, Sie kriegen nicht mehr zu saufen, Sie haben ja einen Hängen. Oder die harte Bedingung hier. Und das ist noch so eine Kneipe, das ist noch so eine von diesen alten Kneipen, so mit der Drehtür. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Dinger noch kennt. Ganz toll, da kam so einer kurz vor Feierabend, kamen wir also rein. Moin, hey, wir haben Bier. Sagt er, Sie kriegen nicht mehr zu hören, Sie sind voll wie eine Hacke. Außerdem haben wir Feierabend, also ganz schnell raus. Bitteschön, kann für mein Geld auch woanders saufen. Wiedersehen. Wieder rein. Moin, hey, wir haben Bier. Sagt er, ich habe dir eben schon mal gesagt, Sie sind voll wie eine Hacke. Und außerdem haben wir Feierabend, also ganz schnell raus. Wiedersehen, kann für mein Geld auch woanders saufen. Wiedersehen. Wieder rein. Moin, hey, wir haben Bier. So, da wird jetzt Platz mit leichter Kragen. Ich habe ihn schon 2-3 Mal gesagt, Sie sind voll wie eine Hacke und wir haben Feierabend, also raus. Da guckt er den Wirt von oben bis unten an und sagt, sagen Sie mal, gehören Ihnen hier alle Kneipen mit der Gegend? Nicht? Und einer war voll wie er war, setzte sich natürlich hinter den Feuilleton seines Wagens, nicht? Und fuhr also los auf der nächsten Kreuzung, wird er angehalten, sagt der Wachmeister, Mensch, das Kind noch mal! Haben Sie die Pfeile nicht gesehen? Wieso, Herr Wachmeister? Sind Sie Indianer oder? Nicht? Ein anderer Unfall auf der Kreuzung. Aus einem Wagen stiegen 4 Herren aus. Alle stinkbesoffen. Sagt der Wachmeister, na, meine Herren, ganz ehrlich, wer hat am Steuer gesessen? Sagt der eine, Herr Wachmeister, was ist das Komische? Wir haben alle 4 hinten gesessen. Freunde, Sie werden jetzt sehr überrascht sein. Ich mache jetzt in Kölnisch Wasser. Ich verdufte. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal als Ihr Quasselfilou von der Wasserkante Fips Asmussen. Tschüss.